Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines im Internet und im Radio erwähnt wordenen Aushilfsjedis. Folge 49. Mein Podcast-Buddy, mein elitärer Podcast-Buddy, das Zeilenende war im Radio und wurde dort gefragt, wen er denn nominiert als Blogger, denn hurra, hurra. Wir sind nicht nur beides Podcaster, wir sind auch beides Blogger. Er wurde gefragt, wen er denn nominieren würde für die Sendung Trackback. Und jetzt, Trommelwirbel, wen hat er erwähnt? Die singende Lehrerin. Und danach sagte er auf die Frage, wer sonst, wenn nicht die singende Lehrerin, folgendes. Dann den Aushilfsjedi. Mein Podcasting-Buddy, der mehr projektorientiert bloggt und sich immer was vornimmt, was er gerne tun möchte und anderen Menschen dann davon erzählt. So, und genau an der Stelle bin ich vom Stuhl geflogen. Nicht, weil ich überrascht war, dass ich erwähnt wurde, sondern von der interessanten Beschreibung meiner Blogger-Tätigkeit. Denn es ist in der Tat so, dass ich eigentlich gar kein Projektblogger bin. Ich habe nicht angefangen als Projektblogger, sondern eigentlich habe ich angefangen als Satireblogger, der hier und da eine Kurzgeschichte schreibt und Alltagsbeobachtungen schreibt und ähnlich wie in diesem Podcast eben einfach über den Wahnsinn des Lebens schreibt. Jetzt ergab es sich allerdings in der Tat, dass ich bei der Suche nach einem Job nach dem Studium das Ganze tatsächlich etwas projektiert angegangen bin und darüber auch sehr projektiert geschrieben habe. Zudem habe ich bemerkt, dass ich etwas zugelegt habe und abnehmen möchte und daraufhin habe ich das zu meinem Projekt gemacht und darüber geschrieben. Das Interessante an diesen beiden Themen ist, dass es jeweils darum geht, einen Zustand zu verändern, der aber zu einem gewissen Zustand auch verändert ist. Ähnlich war es ja beim Date von letzter Nacht, was ja irgendwann nicht mehr Thema sein konnte, denn irgendwann war klar, daraus entsteht eine Beziehung, eine langfristige Beziehung. Es wird definitiv nicht ewig in 3 Tage gedatet werden, sondern es wird irgendwann in einer Beziehung münden, die sich dann auch über längere Jahre zieht. Entsprechend, auch das war projektiert. Und so habe ich jetzt tatsächlich bemerkt, ja, es hat sich sehr, sehr viel, sehr, sehr projektiert angesammelt. Allerdings bin und bleibe ich kein Projektblogger. Und doch, irgendwie fällt es auf, denn es gibt immer wieder Baustellen im Leben, über die schreibt man, an denen möchte man etwas verändern. Und ich habe jetzt in meinem Blog angefangen, übers Sporteln zu schreiben und Ziele zu definieren, die ich dieses Jahr mit dem Rad zurücklegen möchte. Und entsprechend, auch das ist ein Projekt, allerdings ist das dann doch auf längerfristig angelegt. Ich habe nur noch keinen Plan, ob das dann tatsächlich irgendwann mal zukünftig einfach nur darüber ist, darüber zu schreiben, wie man Sport macht und da irgendwas Schlaues darüber zu schreiben, oder ob es einfach nur die Beschreibung ist, wie es zu dem Zustand kommt, dass man endgültig einfach Sport vor sich hin macht und dann einfach auch gar nicht mehr drüber schreibt oder redet. Denn es bringt ja nichts, einfach drüber zu reden. Machen ist der Schlüssel. Machen. Und so darf man gespannt sein. Ich gratuliere auf jeden Fall dem Zeilenende natürlich nochmal dazu, im Radio gewesen zu sein. Der singenden Lehrerin, die es schließlich dann auch wurde, und freue mich, dennoch nominiert worden zu sein. Vielen, vielen Dank, denn der Aushilfs-CD war damit ja bundesweit im Radio, zumindest wenn die Menschen im deutschen Bundesgebiet Fritz hörten, was sie eigentlich nur in Brandenburg und Berlin tun, aber hey, man darf ja mal träumen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Nominierung, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche einen schönen Morgen, Abend, Tag, wann immer ihr das auch hört. In diesem Sinne, tschüss.